Mein Thema ist Islam und Aufklärung, beziehungsweise, wie ich das genannt habe, der Homo Islamicus und die Aufklärung. Dieses Thema ist vielleicht deshalb schon von vornherein ein bisschen verstellt. Es ist eben gesagt worden, nicht nur durch den westlichen Blick auf das Thema Islam, sondern zusätzlich auch auf das Selbstbild von Aufklärung, das wir haben. Aufklärung wird von uns vor allen Dingen begriffen als eine Epoche der europäischen Geschichte und in diesem Zusammenhang als formativ für unser Selbstverständnis von unserer Kultur und von Moderne. Das bedeutet kognitiv die Kritik bzw. Nichthinnahme gewachsener Wahrheitsansprüche und normativ die Herausarbeitung eines Kanons von Grundrechten des Subjektes, wie sie sich dann in Menschenrechtsvorstellungen, aber auch in Rechtsstaatsidee und dergleichen Demokratie niederschlagen. Aufklärung wäre also nach einem solchen Bild, um den Neukantianer Heinrich Ricker zu zitieren, im Prinzip dem Prozess der Verselbstständigung und Differenzierung der Kultur, der europäischen Kultur entsprechend, wie er sich seit dem Beginn der Neuzeit faktisch vollzogen hat. Muss man genau hinhören, was der gute Rickert uns hier präsentiert. Denn er sagt nichts anderes als das, was Aufklärung dann eigentlich ist, was Aufklärung ausmacht, aus dem Prozess einer gesellschaftlichen Werdung von Moderne entsteht und damit auch eng zusammenhängt. Wenn wir das so hinnehmen, dann bedeutet das, dass wir Aufklärung in erster Linie als einen historischen Begriff ansehen, als einen Epochenbegriff, dessen Charakteristik vor allen Dingen darin besteht, dass Aufklärung in der Nachfolge von Modernisierungsprozessen stattfindet. Und damit, wenn man das so hegelianisch formulieren will, im Sinne einer Zeit in ihre Gedanken gefasst, im Grunde genommen auch nichts anderes ist als ein Reflex auf Modernisierungsprozesse innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir das machen, dann bedeutet das natürlich, dass all das, was wir als Aufklärung ansehen, von vornherein gebunden sein muss an einen gesellschaftlichen Modernisierungsprozess, wie ihn die europäische Geschichte durchlaufen hat oder die Geschichte des Westens. Der Philosoph Herbert Schnädelbach hat dazu mal sehr schön gesagt, das sei ein geradezu kolonialistisch anmutendes Modell von Aufklärung. Warum? Einfach deshalb, weil in dem Moment, wo wir Aufklärung als Epochenbegriff begreifen, in der Logik dieses Begriffs bereits drinsteckt, dass jede andere Kultur gar nichts anderes tun kann, als unsere Moderne in unserer Art und Weise nachzuvollziehen, um aufgeklärt sein zu können. Und das heißt natürlich, dass jede Formulierung oder jede Auffassung von Aufklärung von vornherein sozusagen unter der Fuchtel Europas steht oder unter der Fuchtel des Westens. Weil wir es vorgemacht haben, bestimmen wir praktisch durch unsere Geschichte, die ja stattgefunden hat, was Aufklärung zu sein hat. Das wäre Aufklärung als Epochenbegriff. Wenn wir Aufklärung als Strukturbegriff nennen, und daraufhin hatten Sie ja auch ein bisschen abgezielt, dann müssten wir versuchen, das aus einem nur historischen Kontexten zu lösen. Dann wäre Aufklärung vor allen Dingen die Reflexivität einer Kultur und Gesellschaft. Da drinne steckt, dass das Subjekt als Träger gesellschaftlicher Entwicklung als unhintergehbare Instanz von Normativität angesehen wird. Und das bedeutet, dass sich jeder Wahrheitsanspruch, egal welcher, immer rückbinden lassen muss an die Menschen, die ihn vertreten und entsprechend auch unter dem Gesetz der Endlichkeit steht. Das heißt auch darunter, dass jeder Wahrheitsanspruch von vornherein nur damit operieren kann, möglicherweise falsch zu sein. Also endlich. Das hat zur Folge, dass wir dann in selbstverantworteten normativen Strukturen leben, wie Habermas das mal gesagt hat. Das heißt also in Strukturen, in denen wir Rechenschaft darüber ablegen müssen, in welcher Gesellschaft, wie wir leben wollen. Das bedeutet aber natürlich, dass sich so etwas wie Aufklärung und innerhalb der Aufklärung Selbstbestimmung und Autonomie nicht einfach herstellen lässt. Das ist kein Produkt, über das man verfügen könnte. Und das bedeutet natürlich, es ist auch historisch kein Produkt, über das man verfügen kann, so wie wir das heute in unseren Mediendiskussionen immer wieder zu hören kriegen. Die Errungenschaften unserer Aufklärung, die es in irgendeiner Hinsicht zu verteidigen gilt, als wäre das etwas, was man hat. Wenn wir das aber als Strukturbegriff begreifen, und das heißt als offenen Begriff, als etwas Prozessuales, als ein Ringen um Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Normativität, also das, was Kant sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen genannt hat. Wenn wir das so verstehen wollen, dann heißt das natürlich, dass es nicht einfach etwas ist, was wir haben können, sondern allerhöchstens etwas, was wir als permanente Anforderung an uns leisten müssen. Insofern ist Aufklärung dann die Reflexivität der Subjekte in einer Kultur, die sie selbst sind. Und jetzt muss man sich klar machen, was das eigentlich heißt. In dem Moment, wo wir Aufklärung so definieren und auch einen solchen Selbstbegriff von uns haben, ist uns der platonische Ideenhimmel buchstäblich auf den Kopf gefallen. Dann haben wir nämlich außerhalb unserer selbst keinerlei Bezugspunkte mehr, auf die wir rekurrieren könnten. Es gibt also keine Gewissheiten mehr, mit denen wir operieren könnten, im Sinne von, ich greife als denkender, erkennender, fühlender oder was auch immer Mensch auf irgendeine Entität, auf irgendeinen Zustand zurück, der Wahrheit bedeutet. Sondern in dem Moment bedeutet Aufklärung, wir setzen uns selbst in dem Maße, in dem wir autonom und selbstbestimmt sein wollen, auch der Zumutung aus, eben nicht mehr über absolute Wahrheiten verfügen zu können, sondern nur noch über vorläufige. Der Verlust solcher metaphysischen Gewissheiten hat in der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte sehr viel Verunsicherung und Erschütterung ausgelöst. Man kann salopp sagen, die Reaktion auf Kant besteht seit 200 Jahren darin, dass alle möglichen, zum Teil ausgesprochen klugen Leute versuchen, Kant wieder irgendwie zurückzunehmen. Denn der Kantsche Befund war, dass der liebe Gott jetzt unbewiesen in seinem Blute schwimmt, wie Heinrich Heine das gesagt hat. Und dass jedes Heilsversprechen, das irgendwo angemeldet wird, immer über die Klinge springen muss, die sie selber hochhält. Und damit kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir keine Gewissheiten mehr haben, auf die wir uns beziehen können und damit auch keine Heilsversprechungen mehr, die irgendwo eingelöst werden könnten, sondern immer nur das, was wir selbst dazu tun können. Deswegen ist die Geistesgeschichte Europas seit Kant begleitet von diesem Versuch der Wiederverzauberung. Und da gibt es dann die kleine dialektische Pointe, könnte man sagen. Jeder Versuch einer solchen Wiederverzauberung ist tatsächlich immer nur eingemündet in eine Verschärfung des Kantschen Befundes. Nämlich des Kantschen Befundes, dass allein der kritische Weg noch offen steht. Also genau der Weg der Selbstreflexion und Selbstkritik. Realgeschichtlich hat es auch immer eine Verbindung gegeben zwischen diesen Wiederverzauberungsversuchen und der Verunsicherung in der Gesellschaft durch Modernisierungsprozesse. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass es Visionen von Aufklärung gab, Teleologien von Aufklärung, man sich also große Ziele gesetzt hat, die am Ende von Aufklärungsprozessen stehen sollten, so im Sinne eines großen Fortschrittsideals, das hin zu einem Ende führt. In der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer ökonomischen Selbstbestimmung bedeutet das vor allen Dingen eine Verwertungsrationalität, die bis zum heutigen Tag die Idee des technologischen Fortschritts vertritt, in Verbindung mit Wachstum als Ermöglichungsbedingung von Selbstbestimmung und Verantwortung als Bereitschaft zur Selbstökonomisierung. Und hier wird deutlich, dass die gesellschaftlichen Bruchlinien, wie die mentalen, nicht zwischen einer aufgeklärten Moderne einerseits und einer Vormoderne oder Gegenmoderne verlaufen, sondern zwischen unterschiedlichen Selbstverständnissen und Selbstverortungen in der Moderne. Denn auch die Leute, die ein teleologisches Aufklärungsbild haben und damit eigentlich hinter Kant zurückfallen, auch diese Leute sind Teil dieser Moderne und, wenn sie so wollen, auch Produkt. Gegenaufklärung ist dann eine Moderne, die sich selbst nicht wahrhaben will. Das heißt also eine, die versucht, wesentliche Grundlagen von Aufklärung wieder zurückzunehmen, weil sie als Belastung bzw. als Verlust von Sicherheiten empfunden wird. Sie verortet sich selbst lediglich zu einer Epoche von Aufklärung, in der Menschenrechte, Demokratie und Selbstbestimmung als Leistungen erbracht werden und man nunmehr über sie verfügen kann. Jetzt geht es nur noch um die Perfektionierung, und ehe man es sich versieht, ist die Aufklärung zu einer Maschine geworden, die, um die berühmte Horkheimer-Formulierung zu verwenden, den Piloten abgeworfen hat und blind in den Abgrund rast. Wenn der Pilot nun im Sattel bleiben will, und ich gehe mal davon aus, das wäre ein Ziel auch jedes Einzelnen hier, der aufgeklärt sein möchte, kann man nicht hinter den kantischen Befund zurückfallen, dass nämlich, ich sagte es schon, allein der kritische Weg noch offen steht, dass also ein aufgeklärtes Zeitalter sich begreifen muss als ein Zeitalter der Kritik, dem sich alles zu unterwerfen hat. Damit auch der Kritiker selbst. Insofern erweist sich Aufklärung eben nicht als unvollendetes Projekt, wie das bei Habermas heißt, sondern als unvollendbares. Als eines, das die Selbstverpflichtung der Subjekte zur Mündigkeit oder zum Streben nach Mündigkeit beinhaltet. Schon Kant hatte darauf hingewiesen, dass das etwas ist, dem nicht jeder ausgesetzt sein will. Er schreibt in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft: Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich der Kritik entziehen. Aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen zubilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Und da haben sie im Grunde genommen das ganze Programm von Aufklärung drin. Die freie und öffentliche Prüfung jedweder Wahrheitsansprüche. Der berühmte Richterstuhl der Vernunft. Und wenn wir das jetzt versuchen, in einen Zusammenhang mit dem sogenannten Islam zu bringen, ich sage so genannt, weil wir hier, auch ich in meinem Vortrag jetzt, mit einer Mogelpackung arbeiten. Wir reden von dem Islam, eigentlich müssten wir von vornherein von den Islamen sprechen, weil es den Islam als eine homogene Einheit nicht gibt und auch historisch nie gegeben hat. Wir könnten streng genommen auch nicht vom Orient, vorderen Orient, Nahen Osten oder dergleichen reden, sondern wir müssen das als Mogelpackung verwenden. Wir haben es umgekehrt in unserem europäischen Selbstbild leicht. Wir reden bei uns automatisch von der Moderne. Wir sind diejenigen, die automatisch modern sind und das nicht mehr nachweisen müssen. Und stellt sich aber heraus, gerade am Zusammenhang mit dem Thema Islam, dass innerhalb unserer Kultur oder unseres Selbstverständnisses und unseren Selbstverortungen innerhalb von Moderne und zu Moderne es durchaus auch Bruchlinien gibt. Wir sehen zum Beispiel die Position von Leuten, die ich einmal die Kulturkonservativen nenne. Und darunter fallen dann auch solche Leute wie der Herr Ratzinger, Papst Benedikt, denen irgendeine zentrale Instanz, ob das nun eine Kulturseele, Nation, Gott oder was auch immer, als Grundlage dienen soll bei gleichzeitiger Akzeptanz von sogenannten Errungenschaften der Moderne wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und natürlich technologisch-wissenschaftlichem Fortschritt. Das wird nicht in Abrede gestellt, das will man auch haben, aber gleichzeitig möchte man doch wieder die Sicherheit der Vormoderne, also so eine Art Ontotheologie, in der man sich auf irgendeinen festen Wert endlich wieder beziehen kann. Eine andere Position, auf die wir immer wieder stoßen, ist der modische Postmodernismus, der die Widersprüchlichkeit der Moderne und ihre Aporien bearbeitet und dabei selbst Aufklärungsarbeit leistet, ganz zweifellos. Aber andererseits genau in dem Moment einen Popanz aufbaut, aus dem heraus sich wieder so eine schöne ontologisierende Dichotomie konstruieren lässt, nämlich den Popanz der Vernunft selbst. Plötzlich ist die arme Vernunft an allem schuld, dass alles schief geht in unserer Moderne. Als hätten wir zu viel nachgedacht. Und nicht etwa zu wenig. Das heißt, der Abschied von den Vernunftidealen der Aufklärung führt dann dazu, dass ein substanziell anderes der Vernunft konstruiert wird, auf das man sich auch wieder als ontologische Größe beziehen kann. Beide Formen dieser Art von Verortung innerhalb der Moderne konstruieren meiner Ansicht nach den Homo Islamicus. Der Homo Islamicus ist unentrinnbar festgelegt auf sein Wesen, das sich vor allem im Primat des Religiösen ausdrückt. Entsprechend verfügt der Homo Islamicus auch nur über ein begrenztes kognitives oder normatives Repertoire. Die kulturkonservative Sichtweise des Islam sagt, wir können sehen, dass die islamische Kultur in einem unaufhebbaren Gegensatz zur Moderne steht, weil in ihr etwa Fundamentalismus und Gewalt, etwa in den Geschlechterbeziehungen, Ausdruck einer grundsätzlich anderen Auffassung zur Welt und zum Menschsein ist. Also so eine Art orientalischer Mensch, der uns da entgegenspringt. Der ist in einer vormodernen Vorstellungswelt gefangen und das findet seinen Ausdruck im Islam und ganz besonders in Prozessen der Re-Islamisierung im Widerstand gegen Moderne. Der postmoderne Neo-Orientalismus dagegen begreift den Islam als eine Art berechtigter Protest gegen die Irrwege einer Moderne und damit als Ausdruck eines Gegenentwurfs zur westlichen Moderne, mit anderen Worten als Recht auf Differenz, als grundsätzliches Anderssein und merkt gar nicht, dass er damit bereits auch schon wieder einen ganz spezifischen Typus von Menschsein und von menschlichem Verhalten festgelegt hat. In beiden Sichtweisen sind Muslime eingesperrt in das, was man ihnen zuschreibt, als etwas, dem sie sich nicht entziehen können. Sie sind entweder sozusagen von Natur her nicht zur Vernunft fähig oder von Natur her auf eine andere Art von Vernunft verwiesen. Damit begehen beide Sichtweisen allerdings einen fundamentalen Fehler gegen Einsichten von Aufklärung. Einmal müssen wir uns immer wieder klar machen, dass Begriffe, Denkstrukturen und auch Werte nicht Richtlinien sind, die einem Geschehen den Weg weisen, sondern Funktionen eben dieses Geschehens. Es sind also gesellschaftliche Verhältnisse, die mit darüber entscheiden, was wir denken und nach welchen Maßstäben wir handeln. Das bedeutet nun keineswegs einen Vulgärdeterminismus, auch keinen Vulgärmarxismus übrigens. Aus dem gefolgert werden müsste, dass wir im Grunde genommen ja nichts verändern können, beziehungsweise uns darüber bewusst sein könnten, es zu verändern, weil es durch Verhältnisse eh festgelegt ist. Natürlich müssen wir uns klar machen, dass gerade Machtverhältnisse, jede Form von Normativität und jede Form kognitiver Struktur immer natürlich ein Produkt von Menschen sind. Von Menschen, die unter gesellschaftlichen Verhältnissen agieren, aber in diesen Verhältnissen gibt es eben auch Verantwortlichkeiten und die kann man benennen. Also nach welchen Werten und welcher Art wir denken und in einer Gesellschaft folgen, ist nicht durch eine Identität festgelegt, sondern es ist Menschenwerk und das bedeutet, Menschen können es auch verändern. Dies gilt nun auch für jede außereuropäische Gesellschaft, auch für die islamischen Länder. Auch sie verfügen nicht über eine ontologische Instanz namens Islam oder die orientalische Denkweise oder irgendwie so etwas, die normativ wirkt und damit festlegt, was Menschen denken, fühlen oder wie sie handeln können. Außerdem missachten diese grundsätzlichen Auffassungen zum Islam auch ein Stück weit die Faktizität der Moderne in den islamischen Ländern. Nicht nur lebensweltlich, also in, was weiß ich, Internet, Popkultur, Technologien, Beschleunigung der Gesellschaft und so weiter, wirkt Modernität. Sie wirkt auch in die normativen und kognitiven Parameter innerhalb der Gesellschaften. Sie bewirkt, dass Menschen sich verändern, neue Ansprüche stellen und bisher Gewesenes kritisch hinterfragen. Und das ist ein Prozess, der nun in der Tat, um dieses Modewort zu verwenden, global abläuft. Wenn wir die daraus entstehenden Probleme und Auseinandersetzungen um Aufklärung und Moderne nun in manchen Bereichen als relativ obskur oder gar archaisch wahrnehmen aus unserer europäischen Perspektive, dann übersehen wir dabei, dass dahinter natürlich die spezifische Gesellschaft und Geschichte dieser Länder steht. Und hier greift dann die Rede vom Recht auf Differenz. Aber eben nicht in dieser postmodernen, romantischen Vorstellung von Geschichte als einer Geschichte ausschließlich der anderen und des Andersseins. Es genügt meiner Ansicht nach auch nicht in diesem Zusammenhang, wie Habermas das tut, von einer Kolonisierung der Lebenswelt durch die Moderne zu sprechen. In gesellschaftlichen Transformationsprozessen, und das kann man gerade in der arabisch-islamischen Welt sehr schön sehen, sind sehr viele Potenziale subjektiver Autonomie bzw. gesellschaftlicher Sprengkraft enthalten, deren Wirkungsweisen nur anders verlaufen und deren Prozesse in einem anderen Tempo sich vollziehen, als wir das in einer ganz anderen gesellschaftlichen Entwicklung bei uns erlebt haben. Ich habe vorhin Aufklärung das Geschäft des Mündigwerdens genannt. Genau dieser Versuch zieht sich nach meiner Sicht durch die Diskurse in den Gesellschaften des Nahen Ostens. Und er tut dies auch zum Erstaunen vieler europäischer Beobachter in ähnlichen Bahnen wie die europäischen Diskurse. Wenn auch im Detail mit völlig anderen Problemen und in der Beschäftigung mit anderen Zusammenhängen. Auch hier stoßen wir auf Positionen der Kulturkonservativen, des Rückbezugs auf Religion oder umgekehrt auf Aufklärungsfundamentalisten und Liberale, die jeweils sich in einem modernen Diskurs unterschiedlich verorten. Ich will mal kurz versuchen, hier einige Generallinien abzustecken. Da gibt es einmal die radikale Antimoderne. Das ist der Versuch einer Erneuerung des Islam durch die berühmte Rückkehr zu den Wurzeln. Und das sind einmal die Wurzeln der Religion. Und das wird dort begriffen als auch die Rückkehr zu den kulturellen Wurzeln und damit zur kulturellen Eigentlichkeit. Es ist ganz klar, dass gerade dieser Entwurf besonders dramatisch den Homo Islamicus etabliert, weil da ist natürlich überhaupt kein Ausweg mehr raus. Wenn ich von vornherein sage, ich kann eigentlich nur ich selbst sein, wenn ich die koranische Offenbarung wörtlich nehme und so weiter, dann bedeutet das natürlich, dass es keine Handlungsalternativen mehr gibt. Dann gibt es innerhalb der islamischen Diskurse eine kritische Haltung gegenüber westlichem Rationalismus. Der versucht, die westliche Moderne zu kritisieren als eine Geschichte von Selbstüberschätzung, von Enthumanisierung und Ökonomisierung der Lebenswelt mit dem Verlust aller sozialen und moralischen Bindekräfte. Die Antwort darauf soll die Verbindung zwischen einem reformierten Islam und einer Modernität in Form von Aufklärung sein, also einer Neubewertung des Verhältnisses von Vernunft und Glaube. Das ist eine sehr populäre Auffassung in den islamischen Diskursen oder in den Diskursen der islamischen Länder, weil hier benennbar wird, was an imperialistischen, postkolonialistischen Attitüden die islamische Welt sich ausgesetzt sieht und gleichzeitig rekurriert werden kann auf etwas Eigenes, auf etwas, das nicht importiert ist wie die westliche Aufklärung. Eine dritte Position vertritt die Erneuerung der eigenen Kultur durch den Versuch oder die Idee einer nachgeholten Renaissance oder säkularen Moderne. Das ist vor allen Dingen eine Position, die etwa an klassische islamische Philosophie anknüpft. Averroes wurde hier vorhin erwähnt. Das wäre so eine Position, wie sie Jabiri, Hanafi oder Sakin Najib Mahmud vertreten haben. Und dann gibt es schließlich die radikale Kritik des Islam und ein Plädoyer für eine Aufklärung, die überhaupt nicht mehr fragt, ob sie aus eigenen Kulturbeständen entwickelbar ist oder ob sie aus der europäischen Tradition kommt, weil das für diesen Aufklärungsbegriff schlichtweg unnötig ist. Das ist genau dieser Aufklärungsbegriff, der sagt, dass wir allein Normengeber sind und deshalb auch uns unserer Endlichkeit als Normengeber, das heißt unsere Irrtumsfähigkeit, bewusst sein müssen. Hier wird also kritische Rationalität und Diskursivität als Ausweg aus Traditionalismus, Unterdrückung, Unterentwicklung, religiösen Fundamentalismus gesehen. Autoren wären hier in diesem Zusammenhang Adunis, Al-Azm, Tarabishi, Fuad Alam. Wenn die radikalen Kritiker der Aufklärung im Gefolge eines fundamentalistischen Islamverständnisses, weder die radikalen Kritiker noch die konservativen Kritiker, verbinden interessanterweise, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal im Zusammenhang mit Europa erwähnt, verbinden interessanterweise ihre Ablehnung von Moderne und Aufklärung mit einer Kritik des wissenschaftlich-technologischen Fortschritts. Wir haben hier das, was man eine halbe oder unechte Moderne genannt hat. Eine Moderne, die ein hybrides Gebilde ist. Während man den instrumentellen Charakter der Vernunft hinnimmt und als Fortschritt geradezu herbeisehnt, lastet man der kritischen Vernunft all die Brüche in der Gesellschaft an, die für Verunsicherung und für Unübersichtlichkeit sorgen, für die Verwerfungen in einer modernen Gesellschaft, die keine klare Wertorientierung mehr kennt. Wir kennen solche Denkungsart aus unseren eigenen politischen Kontexten. Immer dann, wenn irgendwo in bestimmten sozialen Milieus Phänomene von Gewalt, Zunahme von Verbrechen, unsozialem oder sozial unverträglichem Verhalten auftreten, dann fragen bestimmte Kulturkonservative nicht nach ökonomisch-sozialen Ursachen, dem Fehlen von Lebensperspektiven oder den Ergebnissen sozialer Desintegration, sondern sie machen die Aufklärung, die 68er oder dergleichen dafür verantwortlich, mithin die Sittenlosigkeit liberaler Verhältnisse oder ganz allgemein die Unübersichtlichkeit der aufgeklärten Moderne. Das ist im islamischen Kontext ebenfalls ein beliebter rhetorischer Trick, auf den gerade der ägyptische Philosoph Fuad Zakaria, der übrigens vor 2 Monaten gestorben ist, wen es interessiert, oder Hisham Sharabi hingewiesen haben, nämlich den zwischen der Verteidigung von Herrschaftsansprüchen qua Tradition und der gleichzeitigen Diskreditierung von Moderne als moralisches Versagen. Dabei greifen 2 Weisen eines Aufklärungsdenkens ineinander, die grundsätzliche Kritik gesellschaftlicher Pathologien und zunehmend auch durch die Einzelwissenschaften ihre Detailanalyse. Nach meinem Eindruck zeigt sich hier, dass sich die Aufklärungsdiskurse in der arabisch-islamischen Welt ausdifferenzieren und gesellschaftliche Praxis stärker in den Blick nehmen. Und wenn man sich erinnert, war ursprünglich die Debatte um eine Aufklärung im Islam vor allen Dingen bestimmt durch die Frage nach dem Verhältnis der eigenen Kultur zum Wesen von Aufklärung und Moderne. Also es ging um Begriffe wie Säkularisierung, Demokratie, Stellung des Subjekts, und das Ganze kann man dann zusammenfassen in der sogenannten Turas-Debatte, also der Debatte um das kulturelle Erbe. Und hier wurden genau die vorhin geschilderten Grundsatzpositionen zu Moderne und Aufklärung auch wieder genauso vertreten zwischen pro-westlich-liberal und anti-westlich-fundamentalistisch. Das Problem ist, dass diese Kennzeichnungen sich sofort auflösen oder sofort unscharf werden, je näher man hinschaut. Es geht dabei in jedem Fall um die Neubestimmung des eigenen Selbstverständnisses in der islamischen Kultur. Und hier möchte ich nun einfach ein paar einzelne Philosophen oder Denker kurz vorstellen, um die Vielfältigkeit dieses Diskurses klarer zu machen. Da sind einmal Autoren wie der syrische Philosoph Sadiq Jalal al-Asn oder der syrisch-libanesische Dichter Adunis, die These von der Unhintergehbarkeit der Moderne vertreten und damit, wenn man so will, eine andere Form einer These vom Ende der Geschichte. Der Rückzug auf den Islam als Normengeber und als Quelle einer eigenen autochthonen Identität wird von diesen Autoren vor allen Dingen als Ursache für Unfreiheit und Stagnation gesehen. Besonders drastisch hat das Al-Asn formuliert: Die Verweigerung der Moderne als Praxis rational diskursiver Weltdurchdringung durch die Muslime, Zitat, ist nur möglich um den Preis der Selbstüberantwortung in den Mülleimer der Geschichte. Also die Muslime oder die islamischen Länder haben gar keine Alternative, als modern zu sein, wenn sie nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wollen. Für Adunis ist diese Mentalität der Annullierung kritischen Fragens in religiösen Diskursen heute vor allen Dingen ein Indiz dafür, dass die islamischen Länder vorwärts gehen mit nach rückwärts gewandtem Blick, wie er das mal gesagt hat. Durch ihre Fokussierung auf längst Vergangenes, die Wurzeln des Islam, die ehemalige kulturelle Größe gegenüber den Europäern im Mittelalter, die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen als Glanzzeit des Islam, all solche Geschichten, dadurch begreifen sie gar nicht, dass sie sich ihrer Gegenwart und ihren Problemen nicht stellen. Aber beiden Autoren, Al-Asn und Adunis, ist es ganz wichtig, herauszuarbeiten, dass der Hauptwidersacher einer solchen Geschichtsvergessenheit in der islamischen Welt, dass der Hauptwidersacher nicht sein kann, eine affirmative Annahme der westlichen Moderne und Aufklärung, sondern vor allen Dingen eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was Aufklärung für die Subjekte leisten soll. Was also Selbstbestimmung, Freiheit jetzt im Kontext konkreter gesellschaftlicher Situationen heißen soll. Und da gibt es dann wieder fundamentale Unterschiede. Adunis beispielsweise will in der Tat auf eine Art kulturelles Erbe rekurrieren, nur das macht er als Dichter nicht ganz unverständlich da aus, wo man es möglicherweise nicht vermutet. Das heißt in etwa klassischer arabischer Poesie, denken Sie etwa an die religionskritischen Gedichte von Al-Ma'ari oder so etwas. Während Al-Asn Neomarxist, Altmarxist, bei ihm weiß man das nicht so genau. Während Al-Asn vor allen Dingen der Auffassung ist, man müsste die konkreten Herrschaftsverhältnisse in der arabisch-islamischen Welt besser durchleuchten, um sich darüber klar zu werden, welche gesellschaftlichen Möglichkeiten ein Projekt der Aufklärung überhaupt hat. Beide Positionen zeigen auch ein klein bisschen das Dilemma der Aufklärungskurse in der islamischen Welt. Wenn Aufklärung für die Subjekte das Ringen um den je eigenen Lebensentwurf unter konkreten gesellschaftlichen Bedingungen bedeutet, dann muss gesellschaftliche Aufklärung die Herausarbeitung der Bedingungen der Möglichkeit subjektiver Selbstentwürfe sein. Was aber sind die Bedingungen der Möglichkeit? Und diese Bedingungen der Möglichkeit herauszuarbeiten, ist nämlich im Grunde genommen nur möglich unter Berücksichtigung der vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen oder Traditionsbestände oder dergleichen, Wertvorstellungen. Das zu ignorieren hieße, man würde ein utopisches Modell völlig vorbei an gesellschaftlichen Verhältnissen entwerfen. Und in diese Gefahr gerät sehr schnell, wer aus einer philosophischen Perspektive einen Aufklärungsgedanken vertritt, den er mit einer gesellschaftlichen Realität, naja, nicht in Deckung bringen, das braucht er gar nicht, aber an eine gesellschaftliche Realität zumindest heranbringen muss. Deswegen hat ein Philosoph wie Hassan Hanafi versucht, einen ganz anderen Weg zu beschreiten, nämlich die Entwicklung der Moderne insgesamt in den Blick zu nehmen, um auszuloten, was in der arabisch-islamischen Welt denn möglich sei. Hassan Hanafi spricht in seiner Analyse von einer Kultur des Zentrums, in der die Parameter von instrumenteller Vernunft und Weltbemächtigung, von Individualisierung und Vereinzelung und damit von Werteverlust gelten, und von den Kulturen der Peripherie, in denen die authentische Lebensweise zugunsten des Einflusses des Zentrums immer weiter zurückgedrängt wird. In diesen eigenen Zugängen zur Wahrheit in der Peripheriekultur befindet sich dann aber die Möglichkeit einer Kraft, eine andere Form von Moderne zu formulieren. Für Hanafi ist das gerade nicht ein sich fundamentalistisch begreifender Islam. Der ist für Hanafi ahnungsloses Opfer der Verwestlichung. Warum? Weil die Islamisten gar nicht begreifen, dass sie die nützlichen Idioten der Kapitalbesitzer im Westen sind. Man schadet Aktionären hier nicht dadurch, dass man in, was weiß ich, Syrien, Ägypten oder Algerien Fundamentalist ist. Im Gegenteil, das stört das Geschäftemachen gar nicht. Zumal die Fundamentalisten ja selber, das ist das Witzige dabei, gegen das Geschäftemachen gar nichts haben. Mir ist keine substanzielle Kapitalismuskritik aus der Ecke des radikalen Islamismus bekannt. Kein Wunder. Da haben die nämlich auch gar kein Interesse dran. Auf diesen Umstand weist Hanafi hin und fragt sich nun, was denn eigentlich die Alternative sein sollte. Einmal muss die historische Rolle des Zentrums anerkannt werden, sagt Hanafi. Wir können in der islamischen Welt nicht so tun, als wären die Europäer bzw. der Westen nicht der Stichwortgeber der weltgeschichtlichen Entwicklung im Moment. Aber wir können diese Art einer westlichen, globalen Moderne anfangen, genauso unter den wissenschaftlichen Blick zu nehmen, wie wir unter einen wissenschaftlichen Blick genommen worden sind. Was die Europäer mit uns Muslimen in der Orientalistik gemacht haben, machen wir jetzt mit den Europäern in der Okzidentalistik. Wir gucken uns einmal ganz genau an, wie diese Art europäischer Denkungsart denn funktioniert. Und dann stellen wir fest, was die Europäer machen, ist im Grunde genommen ein Denken in Dichotomien, eine Subjekt-Objekt-Spaltung, aus der heraus sie gar nicht anders können, als die Welt immer nur als ein beherrschbares Objekt zu sehen und dabei sich selbst als Menschen in ihrer Ganzheit aus dem Blick zu verlieren. Deshalb schlägt Hanafi eine Art Phänomenologie des Daseins als neue Bewusstseinsform vor. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem die eigentlich sehr interessante Analyse von Hanafi endgültig ins Obskure abgleitet. Denn es ist sehr schwer, sich klar zu machen, was diese Phänomenologie des Daseins eigentlich sein soll. Es soll irgendwie die Subjekt-Objekt-Spaltung überwinden und dann taucht bei Hanafi der islamische Begriff des Tauhid, also der Einheit der göttlichen Schöpfung, der an Werten orientierten Lebensführung, der unmittelbaren Einsicht in transzendente Wahrheiten auf. Und das sei etwas, was der Mensch in einem muslimischen Kontext im Gegensatz zum europäischen Menschen noch leisten kann. Das erinnert dann wieder sehr an diese Ontologisierungsversuche aus der Ecke der europäischen Postmoderne. Der mildeste Spott gegen diese Art von Wiederverzauberung begnügt sich damit, Hanafi mit einer Wassermelone zu vergleichen. Ja, außen grün, die Farbe des Islam, innen rot, die Farbe der revolutionären Linken, denn Hanafi hat nichts anderes im Sinn, als jetzt irgendwie politische Aktionen, die er als ehemaliges Mitglied der Kommunisten nicht unter die Leute bringen konnte, in Form irgendeiner Form von Islamisierung unter die Leute zu bringen. Andere Kritiker, wie Al-Asme, Zakaria oder Al-Azm, bezeichnen das eben als erkenntnistheoretischen Obskurantismus, bei dem Hanafi gar nicht begreift, dass er sich mit seinen Auffassungen selbst wieder zum nützlichen Idioten der Fundamentalisten macht. Und eben auch für reaktionäre Herrscher und kapitalistische Ausbeuter keinerlei Bedrohung darstellt. Denn wie sollte man Menschen in einem Kontext von, stellen Sie sich mal jetzt so Kairo vor und die Mehrheit der Bevölkerung in Kairo, wie sollte man denen mit der These von einer Phänomenologie des Daseins kommen und erwarten, dass darauf irgendjemand reagieren könnte? Da steckt übrigens ein Kernproblem drin, auf das wir in unserer hier westlichen Kultur und unseren Haltungen zu Moderne und Aufklärung auch immer wieder stoßen. Wenn Hanafi auf die Subjekt-Objekt-Spaltung und die daraus zwangsläufig folgende Haltung der Weltbemächtigung durch uns als autonome Subjekte davon spricht, dann ist in diesem Begriff der Entzweiung, den er hier benutzt, natürlich automatisch der Begriff der Versöhnung schon enthalten. Und dieser Begriff der Versöhnung ist im Grunde genommen wiederum nichts anderes als der Versuch, wieder zu ontologischen Gewissheiten zurückzufinden. Das heißt, zu einem Postulat einer absoluten Wahrheit, auf die wir uns wieder in Denken, Fühlen, Empfinden, Glauben beziehen könnten, und damit gerade nicht ein aufklärerisches Denken vertreten. Ich denke, ich komme allmählich mal zum Schluss, um noch Raum für Diskussionen zu lassen. Ich habe jetzt wirklich nur ganz kursorisch so ein paar Autoren hier in den Raum geworfen, also die Namen besser gesagt. Ich glaube, in der Kürze der Zeit ist auch gar nicht viel mehr möglich. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen und noch mal versuchen, einen Ausblick zu formulieren. Aufklärung ist kein Zustand, in den sich ein Subjekt oder eine Gesellschaft versetzen kann. Aufklärung müsste begriffen werden als das Ringen um Mündigkeit der Subjekte. Also wenn es einen Lebensentwurf selbst gestalten will, oder einer Gesellschaft, wenn sie die Bedingungen der Möglichkeit solcher Selbstentwürfe schaffen will. Insofern ist Aufklärung immer ein unabschließbarer Prozess, dessen Signum die Krise ist, die die moderne Kultur bedeutet. Krise ist nichts, was überwunden werden kann, sondern es ist sozusagen unsere Conditio Humana. Es ist unsere Lebensweise, unsere Lebensform. Wir müssen uns damit abfinden, sowohl als Subjekte wie in einer aufgeklärten modernen Gesellschaft krisenhaft zu leben, und worin unsere Aufgabe dann bestehen würde, wäre die Reflexion über das jeweilig Krisenhafte und der Entwurf einer Überwindung der Krise im Bewusstsein, dass daraus immer nur die nächste folgen wird. Gegenaufklärung wäre dann der Versuch, diese krisenhaft begriffene Moderne durch Wiederverzauberung zu versöhnen und das Fehlen jeder kritischen Thematisierung der eigenen Diskursbedingungen. Das liegt implizit in einem Wiederverzauberungsgedanken drinne. Wenn ich zaubern will, lasse ich mir dabei ungern auf mein Zauberwerkzeug schauen. Dann kriegt nämlich jeder mit, dass ich nur getrickst habe. Das Erstaunliche an den modernen Diskursen in den arabisch-islamischen Ländern ist insofern, dass die westlichen Diskursen zwar in ihren Themen und Bedingungen unterschiedlich, aber in ihrer Struktur sehr stark ähneln. Auch hier verlaufen die Bruchlinien nicht zwischen modern, antimodern, sondern zwischen unterschiedlichen Positionierungen zur Moderne. Und insofern könnte man allerhöchstens von Positionen von Aufklärung und Gegenaufklärung sprechen. Als unvollendbares oder unvollendetes Projekt, als affirmative Akzeptanz instrumenteller Vernunft oder als Kritik daran oder wiederum als ontotheologischer Versöhnungsversuch, all diese Arten, mit Moderne umzugehen und das jeweils auch als Aufklärung ausgeben zu können, sind sowohl in der einen wie in der anderen Gesellschaft virulent. Ein Denken der Aufklärung muss diesen Befund nun in den Kontexten der jeweiligen Gesellschaften kritisieren und zur Selbstreflexion bringen. In den Gesellschaften des Nahen Ostens, das muss man sich natürlich klar machen, geschieht das unter Bedingungen politischer Unfreiheit, der sozialen und ökonomischen Krise und eines verschärften Gegensatzes zwischen beharrenden Traditionsmächten und gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Was man Aufklärungsdiskurse nennen kann, hat sich dabei nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren verändert. Sie haben sich wegbewegt von den Debatten einer grundsätzlichen Dichotomie zwischen eigenen Erbe und importierter Moderne und hinbewegt zu einer differenzierteren, genaueren Auseinandersetzung mit den eigenen Kontexten, in denen man sich bewegt. Das wird zum Beispiel deutlich an der Debatte, die vor vielen Jahren Nasser Hamid Abu Zeid angezettelt hat, zusammen mit anderen, Mahmoud Mohammad Taha und wer da so alles war, die in den Blick genommen haben, ein Thema, das für die europäische Kultur, Geistesgeschichte durch zu sein scheint. Nämlich das Thema, wie geht man eigentlich mit religiösen Texten um? Was ist nun eigentlich ein heiliges Buch? Wie haben wir das zu verstehen und zu interpretieren? Kurz, Hermeneutik. Das wird heute sehr viel stärker wieder debattiert. Das war fast überlagert von diesen Grundsatzdebatten, wie können wir modern sein, die in der islamischen Welt geführt wurden. Heute ist nach meinem Eindruck wieder sehr viel mehr Augenmerk darauf, wie man sozusagen die Möglichkeiten des Subjekts auf Selbstentwürfe konkretisierter ermöglichen kann. Etwa indem man herausarbeitet, was nun eigentlich von Vorschriften im Geschlechterverhältnis zu halten ist. Inwieweit das eigentlich wirklich koranisch belegbar ist oder inwieweit es sich dabei um Enthistorisierungen handelt, die da vorgenommen worden sind. Hier sind meiner Ansicht nach neue Entwicklungen und damit auch schon wieder ein neues Selbstverständnis von Aufklärung, das nicht mehr, wenn man so will, ganz so grundsätzlich debattiert, sondern eher konkretisiert, was Selbstbestimmung und Freiheit nun zu heißen hat. Folgerichtig geht es in diesen Debatten um die Auslotung von Freiheitspotenzialen für Subjekte. Und das schlägt natürlich in dem Moment in Gegenaufklärung um, wenn sie sich lediglich als objektive Beschreibungen verstehen und sich damit affirmativ zum Geschehen verhalten. Das ist auch eine Entwicklung, die man feststellen kann oder von der ich den Eindruck habe, dass sie sich in manchen Bereichen abzeichnet und damit so eine Art, wenn Sie mir das verzeihen, Analogie zu Entwicklungen in den europäischen Islamwissenschaften, wo man sich in einem mühevollen Prozess seit den 70er Jahren, der große Gong war etwa Zeit, Orientalism, befreit hat allmählich von einem nur historisierenden, textverliebten, geschichtsverliebten Islambild und angefangen hat, das Ganze mit soziologischem Material zu unterfüttern. Hochinteressant, aber zu beobachten, dass eben sehr viel Faktenhuberei damit einherging. Dass man also anfing zu sammeln, so eine Art Jäger- und Sammlerstatus, ohne jetzt noch wieder kritisch zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich, was man da gesammelt hat. Also zu gucken, wie Traditionsbestände in einer Gesellschaft menschliches Verhalten determinieren, ist wissenschaftlich hochinteressant. Es ist aber für ein Aufklärungsdenken völlig belanglos, wenn ich mich da nicht frage, ja und was mache ich jetzt damit? Was soll das? Welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Aufklärung ist nie nur zu sagen, was ist, sondern Aufklärung ist auch immer eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie es sein soll. Und das könnte ich jetzt so als Schlusswort mal stehen lassen.